SWR 2 Radioakademie. Das Lächeln des Roboters. Eine Sendung von Uwe Springfeld. Ausgerechnet ein Spielzeug beantwortet die Frage, wann eine Maschine ein Roboter ist. Ja, ja, mein Kleiner, habe ich dich überrascht? Habe ich dich überrascht? Perhaps the best definition of a robot is a machine that is surprisingly animate. Vielleicht ist die beste Definition für Roboter die einer Maschine, die einem Tier verblüffend ähnlich ist. Neville Hogan. Yes, we use the word robot, but we say sometimes we're trying to build a human. Ja, wir gebrauchen das Wort Roboter, aber manchmal sagen wir auch, wir bauen einen Menschen. Rodney Brooks. Ein gefühlsbewegter Roboter? Lächerlich. Das ist bestenfalls Science Fiction. Ein Wissenschaftler, der sich nicht für Science Fiction interessiert, kann nicht erfolgreich sein. Klaus Mainzer ist Professor für analytische Philosophie und Wissenschaftstheorie an der Universität Augsburg. Roboter aus Science-Fiction-Filmen Hollywoods haben Charakter und manchmal Gefühl, Verstand, Verantwortungsbewusstsein und eine persönliche Erinnerung. Sie haben alles, was uns an Menschen lieb und teuer ist. Sie schließen sogar Freundschaften. Weshalb also sollen richtige Roboter keine Gefühle entwickeln können? Roboter sind Maschinenmenschen. So hat sie der tschechische Schriftsteller Karel Čapek erstmals in seinem 1921 erschienenen technik- und zivilisationskritischen Theaterstück R.U.S. in englischer Übersetzung Rossum's Universal Robot beschrieben. Und damit nebenbei gesagt gleichzeitig die Bezeichnung Roboter in den allgemeinen Sprachgebrauch eingeführt. Čapek wählte das Wort Roboter, weil Rabu im Tschechischen Fronarbeiter oder Knecht bedeutet. Aus Elektromotoren und Getriebeteilen bestehend, angetrieben von einer Batterie und gesteuert von einer künstlichen Intelligenz, ist ein Roboter grundverschieden vom Menschen. Er hat kein Bewusstsein, kein Gefühl, keine Psyche, keine Moral. Ein Roboter hat keine Kultur, keine Zivilisation. Ein Roboter hat keinen freien Willen. Die humanoiden Roboter, die künstlichen Menschen des Science-Fiction-Autors Isaac Asimov, können entgegen aller Realität so frei handeln, dass der Autor ihnen sogar eine Art Verfassung, bestehend aus drei Gesetzen, geschrieben hat. Erstens, kein Roboter darf durch seine Handlungen oder das Unterlassen von Handlungen einen Menschen verletzen. Zweitens, jeder Roboter muss den Befehlen von Menschen gehorchen, außer die Befehle würden gegen das erste Robotergesetz verstoßen. Und drittens, ein Roboter muss sich so lange selbst schützen, wie er nicht gegen das erste und zweite Robotergesetz verstößt. Isaac Asimov ist nicht irgendwer. Seine Robotergeschichten machten nicht nur ihn als Autor, sondern auch die Maschinenmenschen namens Roboter weltweit bekannt. What are emotions? Each person has some kind of informal classification. Is being hungry an emotion? Is being happy an emotion? Was sind Gefühle? Jeder hat seine ureigenen Vorstellungen davon. Hunger zu haben, ist das ein Gefühl? Glücklich zu sein, ist das ein Gefühl? Marvin Minsky. We are biological machines. We are made out of molecules, and that is what makes us human. Wir sind biologische Maschinen. Wir bestehen aus Molekülen, und die sind es, die uns zu Menschen machen. Rodney Brooks. Die fühlenden Roboter des Science-Fiction-Autors Isaac Asimov sind nicht real. Sie sind eine Idee, von der man nicht weiß, ob sie sich verwirklichen lässt. Weltweit arbeiten Wissenschaftler an dieser Idee, der lächelnde Roboter. Von der Universität in Paderborn über die Waseda-Universität in Japan bis zum Massachusetts Institute of Technology, dem MIT. Der Roboter mit Emotionen. Der Roboter als eine Maschine mit ganz persönlicher Gefühlswelt. Was schon Anfang der 90er Jahre am MIT realisiert wurde, war in der Richtung Affective Computing, dass man fragmentarisch das emotionale Verhalten eines Kleinkindes, eines 2-, 3-jährigen, vielleicht 4-jährigen simulierte. Dass also eher trotzig, das Kind trotzig werden kann, wenn es keine Erfolge hat. Also das Ganze jetzt nur in der Software-Simulation. Look at that picture. I saw your name in the paper. We're leaving tomorrow. Boston, Massachusetts. Der Innenstadt gegenüber, auf der anderen Seite des Charles River, liegt der Stadtteil Cambridge. Direkt an der Uferpromenade steht das MIT, das Massachusetts Institute of Technology. Das Hauptgebäude ist eine im Neorenaissance-Stil erbaute Mischung aus griechischem Tempel und römisch-katholischer Kathedrale. Nicht dort ist das Institut für künstliche Intelligenz untergebracht, sondern mitten im Neubaugebiet auf dem anschließenden Campus, am Technology Square, in einem Betonbau der 70er Jahre. Im obersten Stockwerk, jenseits einer Informationstheke, einer ersten und dann einer zweiten Sekretärin, leitet Rodney Brooks das Forschungsgeschehen der 220 Wissenschaftler. Etwa 20 von ihnen entwickeln Roboter. Das ehrgeizige Ziel? Die Entwicklung eines Commander Data. Die perfekte Simulation eines Menschen. Rodney Brooks ist der Leiter des Labors für künstliche Intelligenz am MIT. Im Grunde wollen alle Forscher der künstlichen Intelligenz einen Roboter bauen, der mit menschlichen Eigenschaften, menschlichen Formen ausgestattet ist, also einen humanoiden Roboter. Und so ist die Science-Fiction-Figur Commander Data von Star Trek die Verkörperung dieses Ziels. Und auch ich will das wirklich. Ich will wirklich Roboter bauen, mit denen man interagieren kann. So wie wir das mit Menschen können. Aber ausgerechnet Commander Data, die Science-Fiction-Figur aus Star Trek, zeichnet sich durch sein nichtmenschliches, allzu rationales Denken aus. Unfähig zu Stimmungslagen ist er immer und jederzeit zu einer objektiven, logisch-rationalen Situationsanalyse fähig. Das macht ihn als Roboter so nützlich für die Crew des Raumschiffs Enterprise und kennzeichnet ihn gleichzeitig als computergesteuert, als Roboter. Jegliches Gefühl, wie zum Beispiel Überraschung, Stress, Liebe, sind ihm sozusagen von Natur aus fremd. Was Gefühle anbelangt, liegen 2 neurophysiologische Theorien im Widerstreit. Die eine legt den Gefühlen ausführende Schalter, sogenannte neuronale Schaltkreise, zugrunde, die 4 Grundgefühle auslösen: Erwartung, Wut, Angst und Panik. Eine zweite Theorie sieht Gefühle wie Liebe, Angst, Traurigkeit, Überraschung, Freude, Ekel und so weiter als Elemente eines einzigen, schwankenden Zentralzustandes. Professor Marvin Minsky vom MIT Media Laboratorium, einer der Begründer des gesamten Fachgebietes Künstliche Intelligenz, hat sich für eine dieser Theorien entschieden. Wenn man sich das Gehirn als eine Bündelung von Mechanismen vorstellt, um zum Beispiel verschiedene Stimmungslagen auszudrücken, wie Angst, Schmerz oder manische Depression, dann scheint es mir, als könnte man in etwa sagen, es sieht so aus, als seien unterschiedliche Maschinen, die sich unterschiedlicher Hilfsmittel bedienen, im Spiel, dass also unterschiedliche Mechanismen greifen. Mir scheint es, dass trotz der unterschiedlichen Art und Weise, mit der Leute den Begriff Gefühl verwenden, sie eines gemeinsam haben, nämlich, dass Emotionen ein Rätsel blieben bei der Vorstellung, das Gehirn befinde sich mitten in der Maschine, von wo aus es nur alles zu kontrollieren bräuchte. Commander Data ist also nicht deshalb gefühlskalt, weil er von einem Computer, einem, wie man früher sagte, Elektronenhirn, einem Rechner gesteuert ist. Dass man Emotionen programmieren, dass man eine Gefühlsmaschine bauen kann, daran arbeiten die Wissenschaftler der künstlichen Intelligenz am MIT mit einigem Erfolg. In einem Keller ihres Labors, hinter einem schwarzen Vorhang verborgen, steuern 15 Rechner aus einem Kleiderschrank großen Gestell heraus gemeinsam ein metallenes, menschenkopfähnliches Gebilde aus Kameraaugen und Gummimund, Augenbrauen aus Wachs und Ohren, die wie aus Papierbögen gedrehte Trompeten aussehen. Die Konstruktion könnte eine Hollywood-Requisite sein. Die Wissenschaftler tauften sie Kismet, Schicksal. Eine Maschine, deren Schicksal es ist, Gefühle zu zeigen. Dr. Cynthia Brazil leitet das Projekt. Ein Roboter wird als humanoid angesehen, weil er in der Interaktion menschliche Züge zeigt. Aber er sieht nicht wie ein Mensch aus. Er ist einfach nur ein Hals-Nackengestell mit ausdrucksvollem Gesicht. Im Gegensatz zu Commander Data, der extrem menschenähnlich aussieht. Wenn wir den Begriff humanoider Roboter verwenden, bedeutet das mehr als menschenähnliches Aussehen und menschenähnliche Gefühle. Aber nicht, dass er wirklich wie ein Mensch aussieht. Die Technologie setzt uns die Grenzen, die wir heute haben. Entstehen Gefühle in der Psyche eines Menschen? Also aus den bewussten und unbewussten seelischen Vorgängen im Menschen? Oder sind es biochemische Vorgänge, hormonell gesteuert in einem Hirnareal, das die Neurobiologen das limbische System nennen, eine Art Eingangspforte ins Gedächtnis? Sicher ist, Gefühle wirken auf den Körper, ganz direkt und unmittelbar. Klaus Mainzer. Das bekannteste Beispiel ist der Stress, der also ein alter Mechanismus ist der menschlichen Natur, die unsere Muskelspannung, unsere Aufmerksamkeit, unsere Aufnahmefähigkeit, Wahrnehmungsfähigkeit, die unsere Augen besonders einstellt. Alles läuft dort in einem Programm sehr schnell ab. Auch die Motivation über die Emotionalität wird eingerichtet. Also das sind Dinge, die heute sehr wohl in ihrer Verschaltung bekannt sind, die daher auch im Prinzip simulierbar wären und weil sie eben so leistungsfähig sind, auch auf technische Systeme dieser Art übertragen werden könnten. Das grundsätzliche Problem, ob man überhaupt die biochemischen Prozesse, die Neurobiologen als Gefühl identifizieren, auf den Computer bringen kann, haben die Wissenschaftler der künstlichen Intelligenz elegant umgangen. Sie zäumen das neurologische Pferd von hinten auf, indem sie nicht die Vorgänge im Gehirn auf den Computer bringen, sondern lediglich die Gesichtsausdrücke, die Mimik, die diese Vorgänge hervorrufen, programmieren. Ein weggeneigter Kopf, Augen nach oben verdreht, zusammengezogene Lippen, zusammengezogene Augenbrauen ergibt eine entsprechende Stimmungslage. Ärger. Look at that picture. I saw your name in the paper. We're leaving tomorrow. Nicht alle diese Gesten sind individuell, kein spezieller Ausdruck einer eigenen Persönlichkeit. Das ist schon vor etwa 150 Jahren dem Naturforscher Charles Darwin aufgefallen. Gesträubte Haare, gefletschte Zähne, aufgerissene Augen finden sich auch im Tierreich. Gestiken und Mimiken beinhalten also nicht nur das interkulturelle, zwischen allen Menschen der Welt gültige, sondern sogar das biologisch angeborene Vokabular, die eigene Befindlichkeit anzuzeigen. Dieses Vokabular haben die Wissenschaftler an Versuchspersonen ausgemessen. Augenstellung bei Freude und Trauer, Mundpositionen bei Ekel und die Ergebnisse in eine Software gebracht, die den Roboterkopf steuert. Kismet, Schicksal. Über Sensoren mit der Außenwelt verbunden, kann der Roboter Kismet Bilder und Töne aufnehmen. Seine Programme können Geräusche von Sprache unterscheiden, bestimmte Gegenstände wie seinen gelben Spieldinosaurier wiedererkennen. Und Kismet kann reagieren, rein emotional. Das hat diesen Roboter berühmt gemacht. Die Grundüberlegung war einfach, dass man Gefühlsleben in kleine Bausteine auflöste, dass zum Beispiel Ärger oder Lust oder Frust oder was auch immer als Basismotivationen verstanden wurden. Diese Basismotivationen können untereinander selber wechselwirken. Sie können dämpfend sein oder sie können sich gegenseitig verstärken und anregen. Ferner wechselwirken sie mit kognitiven Leistungen. Wichtig ist fernerhin die Motorik, die mit Emotionen verbunden ist. Wichtig ist ferner die hormonelle Verschaltung. Also das sind alles Muster, die dort also schon im Ansatz realisiert sind und als Softwareprogramme abrufbar sind. Do you laugh at all? I laugh a lot. Carol says I laugh a lot. Die Theorie behauptet, Babys kommen mit einem festen Repertoire an Gefühlsausdrücken auf die Welt. Ihnen sind bestimmte Gefühle oder Gefühlsausdrücke sozusagen einprogrammiert, genau wie dem Roboter Kismet. Mit dem einzigen Unterschied, dass Kismet statt der 4 insgesamt 7 Grundgefühle eingepflanzt wurden. Über die Variationen ihrer Gefühlsausdrücke lernen Babys soziales Verhalten. Der Roboter Kismet ist das wissenschaftliche Modell eines Babys. An ihm studieren die Wissenschaftler vom Labor für künstliche Intelligenz am MIT verschiedene Lerntheorien zur sozialen Entwicklung von Kleinkindern. Nur Babys entwickeln sich zu einer eigenen Persönlichkeit. Sie werden pflegeleicht oder ungeduldig, nervös oder ruhig, verschmust, neugierig. Sie entwickeln einen Charakter und ein Bewusstsein. Doch gerade solche Begriffe aus der Psychologie wie Persönlichkeit, Charakter und Bewusstsein hat weder die Neurobiologie, geschweige denn die künstliche Intelligenz, je definieren können. Die psychologische Ebene des menschlichen Daseins ist diesen Wissenschaften zu komplex zu modellieren. Sie programmieren also keine Gefühle, sondern nur deren Ausdruck. Das authentische Gefühl, das die Experimente mit dem Roboter erzeugen, findet lediglich im Beobachter statt. Angst, Überraschung, Freude, Trauer. I saw your name in the paper. We're leaving tomorrow. Andererseits, beim Roboter wie beim Menschen beobachtet man immer nur die Ausdruckserscheinungen der Gefühle, Mimik, Gestik. Menschen unterstellt man dabei, dass sie in Grenzen authentisch sind, dass das zum beobachteten Ausdruck passende Gefühl auch tatsächlich vorhanden ist. Denn was man als Beobachter nur mehr oder minder gut kann, ist, das beobachtete Gefühl nachzuvollziehen, mitzufühlen, das Gefühl zu reproduzieren. Unabhängig davon, ob das eigene Kind, der Partner oder ein Roboter das Gesicht verzieht. Interpretieren deshalb die Wissenschaftler vom Massachusetts Institute of Technology auf ihre eigene Weise, was in Kismet vor sich geht? Unterstellt darum die Projektleiterin Cynthia Brazil dieser Maschine typisch menschliche Züge, Ansätze einer eigenen Persönlichkeit? Ich denke, er hat eine Art Persönlichkeit. Teil davon ist seine Verhaltensweise. Bei Menschen gehören die Erfahrungen aus der Vergangenheit dazu. Was man im Gedächtnis hat, wie man sich verhält, welche Meinungen man vertritt. Es gibt bestimmte Aspekte, die dem Roboter jetzt schon zu eigen sind. Zum Beispiel, dass im Roboter die Ansätze einer Persönlichkeit vorhanden sind, so wie das bei einem Neugeborenen der Fall ist. Und wie ist es mit dem Selbstbewusstsein? Manchmal hat man das Gefühl, der Roboter ist sich seiner Existenz bewusst, ist sich seiner Erfahrungen in der Vergangenheit bewusst und auch, wie er damit umging. Das könnte ein Hauch von sich Bewusstsein sein. Aber so weit sind wir noch nicht. Und eine Seele? I don't see any reason why in time a robot could acquire a sense of self-awareness. Does that mean it has a soul? For some people they would say yes, for other people they would say no, you have to be human to have that. Ich sehe keinen Grund, weshalb ein Roboter nicht einen Sinn für Selbstwahrnehmung entwickeln könnte. Heißt das nun, er hat eine Seele? Manche Leute würden dem zustimmen, andere es ablehnen. Nur Menschen haben eine Seele. Cynthia Priscille. To understand what it is that makes us human, if we can build a machine which can do the same thing, I think will lead to that understanding. Um zu verstehen, was uns zu Menschen macht und was unsere Handlungen bestimmt. Nun, wenn wir eine Maschine bauen können, die dasselbe kann wie wir Menschen, dann wird das zu einem Verstehen dieser Vorgänge führen. Rodney Brooks. Anhand von Kismet zum Beispiel studieren Cynthia Brazil und ihr Team verschiedene Theorien des sozialen Lernens. Wie Sie sich vorstellen können, gibt es in jedem lebenden System nicht nur eine Art des Lernens, sondern es finden viele verschiedene Lernprozesse statt. Viele Möglichkeiten, Assoziationen zu knüpfen, Korrelationen herzustellen. So viele verschiedene Dinge, sei es in Verbindung mit der Stimme, mit Gesten oder der ganzen Bandbreite motorischer Fertigkeiten, um mit Menschen zu interagieren. Ganz allgemein gesprochen sind Life-Science-Theorien heute viel zu komplex, um sie direkt aus gemessenen Fakten zu entwickeln. In der Neurophysiologie zum Beispiel nehmen die Wissenschaftler so viele Daten auf, dass sie sie unmöglich noch durch Anschauen interpretieren können. In der Psychologie dagegen sind viele Theorien wie die des Lernens viel zu speziell, viel zu sehr auf gesonderte Fälle eingeschränkt, als dass man sie mit anderen, genauso guten Theorien vergleichen und auf Widersprüche hin überprüfen könnte. Deshalb müssen Computersimulationen her. Das Gehirn ist jedoch kein einfacher Steuerapparat, der unabhängig vom Körper arbeitet. Vielmehr wirkt der Körper auch auf das Gehirn zurück. Der Körper kann die Struktur des Gehirns beeinflussen, wie Veränderungen im Gehirn auf die körperlichen Funktionen zurückwirken. Daher muss auch die Computersimulation von Theorien einen Körper haben. Sprich, man muss einen Roboter bauen, der möglichst menschenähnlich ist. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, einen Menschen nachzubauen. Meine Hypothese ist, dass es machbar ist. Aber vielleicht ist das noch etwas Mystisches, das wir nicht verstehen. Vielleicht wird sich das zeigen, wenn wir den Versuch machen. Oder wir sind für hunderte von Jahren frustriert und schaffen das nie. Man kann den Ansatz in der Robotik ja einmal philosophisch betrachten. Naturwissenschaftliche Theorien sind Modelle der Wirklichkeit. Diese Modelle will man nun auf einer Maschine, dem Roboter, simulieren. Was man am Ende also hat, ist die Simulation eines Modells der Wirklichkeit. Ob die noch eine naturwissenschaftliche Aussagekraft hat? Wir werden automatisch mehr über Menschen lernen, indem wir versuchen zu verstehen, wie sie funktionieren. Wer das nicht wissen will, dem würde ich zu einem religiösen Leben raten. Aber wenn man verstehen will, was einen Menschen ausmacht, dann muss man sich die Menschen angucken, sie genau untersuchen und beobachten und dann die Konsequenzen ziehen. Aber man hat die Wahl. Man will es wissen oder man will es nicht wissen. Als Wissenschaftler entscheide ich mich für, ich will es wissen. Ganz ohne praktischen Nutzen? Linke Hand auf einem bunten Ledersofa unterm Fenster liegt neben zwei Kissen eine Puppe gebettet. Ein liebes Wesen mit Babygesicht unter aschblondem Haar. Ein Maskottchen, denkt man, ein Spleen des Professors. Jedenfalls so lange, bis Brooks einen verborgenen Knopf drückt und die Puppe schüttelt. Da verzieht das Spielzeug das Gesicht. Ganz so wie ihr metallener Cousin Kismet. Übrigens habe ich noch ein zweites Leben, in dem ich sehr praktische Roboter baue. Und in dieser Firma stelle ich zum Beispiel zusammen mit 125 Mitarbeitern Spielzeug und andere Dinge her. Also es gibt viele Aspekte. Life is a mystery for me, and I think it is for everyone still. I think we don't yet understand what it means, what are the requirements for something to be alive. Für mich ist Leben immer noch ein Rätsel. Wie für jeden, denke ich. Ich meine, wir verstehen immer noch nicht, was Leben bedeutet. Was die Voraussetzungen dafür sind, dass etwas lebt. Rodney Brooks. I think it's much more sensible to focus on the development of tools to support people in what they want to do. Ich denke, es wäre vernünftiger, sich auf die Entwicklung von Werkzeugen zu konzentrieren, um Leute in dem, was sie tun wollen, zu unterstützen. Neville Hogan. Die Grenze scheint zu verschwimmen zwischen Menschen und Robotern. Immer weiter werden sie in unser Leben eindringen, nicht nur wie bisher als Produktions- oder Service-Roboter, weil sie präziser, effizienter, ausdauernder und kostengünstiger arbeiten als Menschen, bald auch nicht mehr als Spielzeugpuppen, die kleinen Mädchen und gestandenen Wissenschaftlern Gefühle vorgaukeln. Ein mitfühlender Roboter stößt ein ganz neues Tor auf in der Kommunikation zwischen Mensch und Maschine. Eine Vision. Längst gibt es primitive Sprachprogramme mit der einzigen Fähigkeit, gehörte Sätze als Frage zu reproduzieren. Daraus wurde ein Handtaschentherapeut, der seinen Besitzern psychologisch durch alle kleinen Probleme im Alltag half. So ein Gerät im Kopf von Kismet müsste Wunder wirken. Solche Aussichten machen Angst und Hoffnung zugleich. Sie verwirren. Meine Befürchtung ist, wenn ein Roboter fähig ist, diese Dinge zu tun, und noch schlimmer, wenn er fähig ist, wirkliche Gefühle zu haben, dann verlieren wir unsere Einzigartigkeit. Denn nur unser Gefühlsleben ist das, was uns geblieben ist. Werden Roboter die glücklicheren Menschen, wie es Marvin Minsky einmal halb ernst gesagt hat? Wissenschaftler und Techniker programmieren immer mehr typisch menschliche Eigenschaften in Geräte mit typisch menschlicher Form. Solche Roboter lernen laufen, fühlen, intelligentes Denken. Andererseits verändern sich auch die Menschen, Stichwort Prothesenmedizin, Beispiel Herzschrittmacher. Ein kleiner Computer steuert den Herzschlag. Beispiel Cochlea-Implantat. Ein Mikrochip reizt den Hörnerv, sodass Patienten mit zerstörter Innenohrmechanik wieder hören können. Beispiel Retina-Implantat. Ein Mikrochip soll den Sehnerv reizen. Dieses Gerät ist noch in der Entwicklung. Werden wir Menschen zu Cyborgs? Zu Robotern mit einem Mindestanteil biologischen Materials? Im altehrwürdigen Hauptgebäude des MIT arbeitet Professor Neville Hogan. Er hat einen namenlosen Roboter entwickelt, der Schlaganfallpatienten bei physiotherapeutischen Übungen unterstützt. Obwohl dieses Gerät mehr an ein Videospiel mit Joystick erinnert, zählt es wie Kismet auch zu den humanoiden Robotern. Auf ihm ist das Kräftespektrum menschlicher Muskeln nachgebildet, denn es bewegt die Gliedmaßen der Patienten wie ein Physiotherapeut. Neville Hogan ist ein Praktiker, ein Pragmatiker. Er meint, dass nicht die Wissenschaftler über den zukünftigen Weg in der Roboterentwicklung entscheiden. Auch keine Science-Fiction-Autoren. When you look at robots, you have to get them into the environment with people, so that then people will figure out what they're good for. That's the process of robot evolution that I think is going to happen. Schauen Sie sich die Roboter an. Man muss sie in ein menschliches Umfeld stellen, sie mit Menschen zusammenbringen. Und die finden dann heraus, wozu die Roboter gut sind. Ich denke, so wird die künftige Entwicklung von Robotern vor sich gehen. Na ja, mein Kleiner, habe ich dich überrascht? Habe ich dich überrascht? Das Lächeln des Roboters. Sie hörten die 9. von 12 Folgen der Radioakademie Biotopien, eine Sendung von Uwe Springfeld. In der nächsten Folge der Biotopien, heute in einer Woche, geht es um künstliche Sinne. Bitte beachten Sie auch unser umfangreiches Angebot im Internet. Unter www.swr2.de finden Sie nicht nur alle Manuskripte der Sendungen, sondern Sie können auch an einem Gewinnspiel teilnehmen. Zu gewinnen gibt es eine Reise für zwei Personen zum Wissenschaftssommer nach Berlin mit Aufenthalt im 5-Sterne-Ritz-Carlton-Schlosshotel Berlin und wir verlosen pro Woche einmal die Radioakademie Biotopien auf Audiokassetten oder CD. Die Radioakademie Biotopien zum Wiederhören auf 6 MCs oder 6 CDs können Sie auch käuflich erwerben. Zum Preis von 69 Mark für die Kassettenedition und 79 D-Mark für die CDs.